Soweit haben wir es gebracht. Soweit haben wir es gebracht, ja. Kinderboxen, nackte Frauen lassen sich vor einer Jury im dänischen Fernsehen begutachten. Wahrscheinlich werden irgendwann auch Unterhaltungs-KZs gebaut, wo Leute sich gegenseitig umbringen, um ein Millionenpublikum zu belustigen. Guten Morgen, es ist wieder Samstag, hallo. 11. Mai 2013, willkommen in einem neuen Niemandsland. Leicht bewölkt, der heutige Samstagmorgen, ein bisschen grau, aber warm. Ein herrlicher, feuchter Frühling hier in der Hauptstadt Kataloniens. Wir senden wieder von 10 bis 12 Uhr direkt von hier, von der Plaza Real. Im Internet sind wir auch live dabei unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Es gibt wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und total kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, meine Damen und Herren, begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, Detlef Jeskerts. Unser Programm beginnt wie immer mit einem allgemeinen Thema, diesmal aus der Geschichte. Danach gibt es größere Themen aus der Aktualität, aus dem politischen Geschehen und kulturellen Geschehen heute. Dann ab 11 etwa, wie immer, der Katastrophenblock, auch Nachrichten genannt in anderen Medien. Und danach dann die letzte halbe Stunde, immer etwas Kultur. Frauen. 10. Mai 1933. NS-Propagandaminister Josef Goebbels hält eine Rede zur Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz. Es ist der Auftakt zur Ausgrenzung von jüdischen und oppositionellen Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Deutschland. Wobei auch Werke gänzlich unpolitischer und bereits verstorbener Autoren Opfer der Flammen wurden. Betroffen waren unter anderem die Brüder Thomas und Heinrich Mann, Sigmund Freud, Karl von Ossietzky und Bertolt Brecht. Aber auch der Kinderbuchautor Erich Kästner und der Dichter Heinrich Heine. Goebbels Aufruf, alles überspitzt Intellektuelle aus dem deutschen Kulturleben zu verbannen, wurde unter den Augen von Schaulustigen durch SA-Leute und Chorstudenten in die Tat umgesetzt. Die Parole »Wider den undeutschen Geist« bedeutete jedoch mehr als nur eine Orgie der Gewalt am Scheiterhaufen. Sie belegte die Betroffenen mit einem Berufsverbot, führte zu einer restlosen Entfernung ihrer Werke aus allen öffentlichen Bibliotheken und trieb einen Großteil von ihnen in die Emigration. Das war ein kleiner Eindruck aus einer Dokumentation zum Thema Bücherverbrennung in Deutschland am 10.05.1933. Wer kennt sie nicht, die Bilder aus alten Wochenschauen der Nazis zu diesem Thema? Als Höhepunkt der Aktion »Wider den undeutschen Geist«, das muss man sich einmal vorstellen, die von der nationalsozialistischen deutschen Studentenschaft vorbereitet worden war, loderten heute vor 80 Jahren am 10. Mai 1933 in vielen deutschen Städten Brände. In makabren Spektakeln wurde undeutsches Schrifttum verbrannt. Zu Feuersprüchen warf man die Schriften jüdischer, linker, intellektueller und Dichter und Schriftsteller und sonstiger unliebsamer Schreiber in die Flammen. Da hieß es etwa, gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner und so weiter. Wir hatten da vor zwei Wochen einen längeren Beitrag zum Thema Erich Kästner, der selbst der Verbrennung seiner Bücher beiwohnte, an genau diesem 10. Mai 1933 zu Berlin am Opernplatz. Und wir hatten zu diesem Ereignis, zu diesem traurigen Ereignis, auch ein Porträt von Erich Kästner geliefert vor der historischen Szenerie dieses schrecklichen Ereignisses. Die meisten Bücher waren zuvor bei sogenannten Säuberungsaktionen in öffentlichen Bibliotheken beschlagnahmt bzw. gestohlen worden. Bücherverbrennungen, verstanden als Bücherhinrichtungen, sind schon aus der Antike bekannt, als etwa christliche Schriften demonstrativ ins Feuer geworfen wurden. Religiöse Gemeinschaften verbrannten die Schriften von Abweichlern. Die katholische Inquisition gab die Bücher von vermeintlichen Ketzern und Freigeistern ins Feuer. In Paris brannten 1242 öffentlich jüdische Schriften. Das fetzte ganz ordentlich los hier am Samstagmorgen im Niemandsland. Das war Frau Christina Stürmer von ihrem Live-Album Mehr Waffen, Mehr Feinde. Seltsame Dinge passieren in Deutschland. Seltsame Dinge passieren immer wieder in der Oper. Es gibt immer wieder Opernaufführungen, die provozieren eine unglaubliche Polemik. In der Oper in Düsseldorf geschehen am vergangenen Samstag eine Wagner-Aufführung. Der Tannhäuser wurde gespielt und da kam es zum Eklat, weil nämlich die Handlung des armen Tannhäuser in ein Nazi-KZ verlegt wurde und der arme Tannhäuser war ein SS-Oberscharführer. Leute sind weggelaufen, sind schreiend aus dem Saal gerannt, es wurde gebuht, es wurde protestiert und dann wurde diese Oper auch modifiziert, nämlich abgesetzt, es wird nur noch die Musik gespielt. Dazu haben wir hier im Niemandsland einen kleinen Beitrag in spanischer Sprache vorbereitet für alle Hörerinnen und Hörer, die des Deutschen nicht so mächtig sind, die aber trotzdem gerne unsere Sendung hören und auch gerne wissen wollen, worüber sprechen die da ständig und immer wieder. Und da haben wir gedacht, ab und zu natürlich auch einen kleinen Beitrag in spanischer Sprache. Hier ist er. La ópera de Düsseldorf retira un Tannhäuser de inspiración nazi. Fuertes escenas sobre los campos de exterminio ofenden al público de Wagner. El pobre Tannhäuser fue un caballero medieval, probablemente caballero teutón y cruzado, que dio lugar a una leyenda que en 1845 inspiraría la ópera en tres actos del mismo nombre del polifacético genio romántico alemán, Richard Wagner. Eso era así hasta que el director de teatro alemán Burkhard Kominsky convirtió a Tannhäuser en un Obersturmbannführer de la SS, el equivalente a teniente coronel en aquella chusma nazi, e hizo una adaptación criticada por su mal gusto en el Teatro de la Ópera del Rhin de Düsseldorf. Mal gusto ha sido la expresión utilizada por lo que queda de la sufrida comunidad judía de Düsseldorf para definir el Tannhäuser de Kominsky, acaso una parodia del vulgar y violento antisemitismo de Wagner, que hizo que en su Leipzig natal, en Alemania del Este, el compositor no tuviera ningún monumento después de la guerra. El estreno de la obra, el sábado, fue un escándalo. La adaptación abre con ejecuciones en cámaras de gas, el rapado de una familia en el campo de concentración, padres y niños, previo a su ejecución a golpe de pistola. A mucha gente que había ido a ver una obra de Wagner, le horrorizó y respondió con pitidos y abucheos. Muchos asistentes sufrieron un impacto físico y psíquico tan fuerte que tuvieron que recibir asistencia médica al final del espectáculo, explicó la dirección de la ópera, que el miércoles tomó la decisión sin precedentes de cancelarla y reducirla a su versión de concierto. ¿Fue un provocador recordatorio del reaccionario espíritu de Wagner, adorado por Hitler y el nazismo como quinta esencia del espíritu nacional en música y ópera, que ha chocado con el actual subidón nacional alemán? ¿O fue simplemente una desgraciada torpeza sin mayor propósito? En cualquier caso, el director no se ha tomado nada bien la retirada de su obra. Alegando razones artísticas, Kosminski se negó a retocar la escenografía que transcurre en un campo de exterminio. Una vez retirada, considera la medida como una manifestación de censura. Tras considerar todos los argumentos, hemos llegado a la conclusión de que no podemos justificar un impacto tan extremo de nuestro trabajo artístico, señaló el miércoles un comunicado de la dirección del teatro. La comunidad judía que expresó su desagrado no pidió en ningún momento que se retirase, explicó su director, Michael Sentai-Heise, quien dijo que Wagner no tiene nada que ver con el Holocausto. No soy un director sensacionalista y de escándalo. He estrenado más de 50 obras y había explicado con transparencia el concepto de mi obra, ha dicho Kosminski, de 52 años de edad, en declaraciones al Westdeutsche Zeitung. Estoy totalmente conmocionado, sobre todo por los argumentos que se han dado. Es un acto de censura, ha dicho al diario Mannheimer Morgen. Su intención no era insultar a las víctimas del nazismo, sino al contrario, la denuncia de aquellos horrores y su expiación. Este escándalo se produce a pocos días de la conmemoración por todo lo alto del bicentenario del nacimiento de Wagner, nacido el 22 de mayo de 1813. Sigue también al escándalo registrado el año pasado con motivo de la apertura del festival anual wagneriano de Bayreuth, al que suele asistir la plana mayor del establishment alemán. En aquel caso, el problema lo puso un conocido barítono ruso, Yevgeny Nikitin, que lucía una gran esvástica nazi tatuada en el pecho de su época juvenil de batería en un grupo de rock. Aunque el tatuaje había sido reelaborado, fue motivo suficiente para cancelar la actuación de Nikitin en el festival wagneriano. Texto, señor Rafael Pock, publicado el día viernes 10 de mayo 2013 en La Vanguardia de Barcelona. Wunderschöne Klänge am Schluss dieses Beitrags zum Thema Wagner in Deutschland, Wagner-Rezeption und eben von Herrn Kostnitzky sehr kühn, sehr provozierend aufgeführt, Tannhäuser als SS-Obersturmbannführer in einem KZ, es werden Kinder auf der Bühne gefoltert, Leute sind in Ohnmacht gefallen. Ein Theaterskandal, nein, ein Opernskandal in Deutschland erster Güte. Mittlerweile auch hier eingetroffen, Werner, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich kann dich leider nicht hören, beziehungsweise das ist schade. Der Ton kommt bei mir nicht an im Kopfhörer, also ich höre wieder nur dieses berühmte Brummen und sonst gar nichts. Dann würde ich einen anderen Kopfhörer nehmen und das ausprobieren. Das machen wir aber nicht im Off, das machen wir im Augenblick. Ich mache mal gerade ein bisschen Musik und dann kümmern wir uns drum. We'll be right back. til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingemannsland. Der Artikelreihe der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, Musik als Waffe, Give Peace a Chance, John Lennon. Musik als Waffe im Kampf für den Frieden. Als Beatle John zum Aktivisten und politischen Songschreiber wurde. Text Ulrich Grunert. Sein erstes Buch schrieb John Lennon 1951. Da war er 11. Es war selbst gebastelt. Der junge Autor nannte es A Treasury of Art and Poetry, ein Schatzkästchen aus Kunst und Poesie. Der Titel deutet die Richtung an, in die er später als Musiker gehen wollte. Im Mai 1968 ging Lennon mit seinem ersten explizit politischen Lied ins Studio und brachte nicht nur seine Bandkollegen in Verwirrung. Dabei war alles ganz einfach und erklärbar. Die Realität brach sich Bahn und veränderte die seit Sgt. Pepper dominierende Fantasiewelt des Beatles Imperiums. Going on a journey beyond sight and sound, he's entered the demilitarized zone. Good morning, Vietnam! Ab Februar 1968 hatte die Eskalation der Tet-Offensive den Vietnamkrieg zum Dauerthema der TV-Berichterstattung gemacht. Studenten demonstrierten in New York, Paris und London. Vor der US-Botschaft am Cross Vanos Square lieferten sich die britische Polizei mit hunderttausenden Kriegsgegnern heftige Straßenschlachten. Anfang Mai brannten in Paris die Barrikaden, nachdem Präsident Charles de Gaulle die französische Nationalversammlung aufgelöst hatte. Die französische Studentenrevolution hatte schnell auch die britischen Universitäten erreicht. Und es war Lennon, der den brutalen Wechsel des Zeitgeistes als erster in der Band erfasste. Er forderte, der Song solle die nächste Single werden. Der Titel konnte nicht direkter sein. Revolution. You say you want a revolution. Hatte da die Beatles Botschaft von Liebe und Frieden ausgespielt? Laut Zeugen im Studio waren Paul, George und Ringo nicht sehr froh über die Rückkehr von Lennons Songschreiberambitionen nach langen Monaten des Rückzugs. Um seine Position zu stärken, nahm Lennon am zweiten Tag der Aufnahme seine neue Freundin mit ins Studio. Von nun an waren Yoko Ono und John Lennon unzertrennlich. Nachdem Revolution im Spätsommer 1968 als Single herausgekommen war, druckte die linke britische Zeitschrift Black Dwarf einen offenen Brief, in dem die Musik des Songs zwar gelobt wurde, Lennons Text aber wegen seiner angeblichen Weichheit und Unentschlossenheit schwer angezählt wurde. Besonders die Zeilen "But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?" Aber wenn ihr von Zerstörung redet, wisst ihr nicht, dass ihr da nicht auf mich zählen könnt, wurde mit Verachtung gestraft. Er saß zwischen allen Stühlen, verstand sich als Friedenskämpfer und Pazifist. Das brachte ihn in Kontroverse zu den auch militanten Protesten seiner Zeit. In seinem Buch Zwei Jungfrauen hat Lennon diese Phase so beschrieben. Mein Leben mit den Beatles war zu einer Falle geworden, einer Endlosschleife. Ich hatte bereits einige kurze Ausflüge auf eigene Faust gewagt, Bücher geschrieben und mitgeholfen, sie zu einem Theaterstück für das National Theatre umzuschreiben. Als ich schließlich den Mut fand, den anderen drei zu sagen, dass ich, Zitat, die Scheidung wollte, Zitat Ende, wussten sie, dass es mir ernst war, im Gegensatz zu den früheren Drohungen von George und Ringo, die Gruppe zu verlassen. Ich hatte ihnen gegenüber Schuldgefühle, weil ich die Sache ohne Vorwarnung aus dem Hut zog. Schließlich hatte ich Yoko. Sie hatten nur einander. Ich fühlte mich so schuldig, dass ich McCartney als Mitkomponisten meiner ersten eigenständigen Single Give Peace a Chance angab, statt Yoko, die sie tatsächlich mitkomponiert hatte. Nachdem sie im Mai 1969 in Gibraltar geheiratet hatten, nutzte das Paar die Gelegenheit, den Hochzeitsrummel in den internationalen Medien zu nutzen, um für eine einfache Botschaft zu werben: Frieden in der Welt. Yoko und ich sind bereit, vor aller Welt den Clown zu geben, wenn wir damit etwas Gutes bewirken. In tagelangen Bed-Ins im Amsterdamer Hilton Hotel und später im Queen Elizabeth Hotel in Montreal konnte jeder Journalist und jedes Kamerateam mit John und Yoko über den Frieden reden. Was damals von der großen Masse der westlichen Medien als aufgeblasene Marotte zweier superreicher Popstars denunziert wurde, sah die CIA ganz anders. Was der nette Pilzkopf von einst da mit seiner neuen Partnerin veranstaltete, passte nicht ins Weltbild der Washingtoner Administration. Die US-Radiostationen boykottierten den Song, der als erste Solo-Single eines Beatles überhaupt veröffentlicht wurde. Die unter dem Logo John Lennon und Yoko Ono, Plastic Ono Band, veröffentlichte Single wurde trotz der Restriktionen in den USA ein weltweiter Radiohit. Bald war Give Peace a Chance eine Hymne der weltweiten Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Musik als Waffe für den Frieden. John Lennons Interesse am Schreiben politischer Lieder hatte gerade erst begonnen. Der Kampf mittels der Musik um die US Green Card gegen CIA, FBI wurde zur Geschichte. Die Kritik zerriss Lennon Onos hochpolitisches Meisterwerk Sometime in New York City und doch. Die Kommunistin Angela Davis, gewürdigt mit dem Song Angela, kam frei. Der Anarchist John Sinclair, Songtitel John Sinclair, ebenso. Der irische Kampf um Unabhängigkeit vom British Empire wurde zum Thema der Linken. Sunday, Bloody Sunday, The Luck of the Irish und Woman is the Nigger of the World zum Evergreen. Boykottiert von den meisten US-Radiosendern, aber dennoch. Ich verweise auf die Dokumentation Lennon, New York City, USA 2010. Der Film dauert 115 Minuten, wurde produziert von Arte und die Regie führte Michael Epstein. Zu finden unter http://videos.arte.tv/videos/Lennon-New York City NYC. A one, two, three, four. Das war ein weiterer Beitrag aus der Reihe Musik als Waffe der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Diesmal ging es um John Lennon und um die Friedensbewegung Give Peace a Chance, die Friedensbewegung im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Musik kann auf vielerlei Weise eingesetzt werden. Wir haben gesehen, dass sie, wie letztens gezeigt, die Soldaten aufputschen kann, ihnen ein Lebensgefühl vermitteln kann, damit sie den Seelenstoff zum Töten haben. Musik kann auch erotisieren, Musik kann alles machen. Es kommt immer darauf an, wer sie wie benutzt und in welchen Kontext sie gestellt wird. Für uns hier im Niemandsland ist Musik natürlich zuerst einmal ein Mittel, um die Leute zu wecken, zu unterhalten und aber auch, um bestimmte Gedanken, die wir äußern und bestimmte Themen, die wir anschlagen, zu illustrieren. Was meiner Meinung nach in den Radios sehr wenig gemacht wird, ist die illustrative Musik zu benutzen. Illustrative Musik heißt Musik, die zum Thema gehört. Spricht man über das Wetter, sollte man ein Lied über den Regen vielleicht auflegen, wenn es gerade regnet. Das meine ich damit. Noch einmal Werner, hallo, jetzt... Good morning, Vietnam. Spanien, wollte ich sagen. Good morning, Barcelona. Ja, hier sind wir. Was gibt's Neues? 100.000 Sachen. Wo fangen wir an? Fangen mit einer Peace, an. Peace, give peace a chance. Im Zusammenhang mit dem 9. Mai, Kriegsende zum Beispiel. Aber der Krieg geht da weiter, wenn jetzt auch der zwischen oben und unten. Krieg herrschte, ein schmutziger, dreckiger, brauner Krieg herrschte ungefähr eine Dekade in Deutschland. Ein Krieg gegen ausländische Menschen, die heimtückisch im Morgengrauen meistens hingerichtet wurden von einer Nazitruppe, von der sogenannten NSU, vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Auch das ist eine Form des Krieges, der bewusstlosen, dumpfen Ebene der Macht, der Kloaken praktisch der Macht. Meiner Meinung nach ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, ist, wenn er einen schmutzigen Job macht, Menschen aus Hass ermordet, dafür noch nicht mal bezahlt wird. Gegen solche Menschen ist vielleicht jeder bezahlte Killer noch eine rechtschaffene Person. Es geht um den NSU-Prozess in Deutschland, eine leidige Sache. Wir wissen, der ist vertagt worden, wir wissen, da ist hinter den Kulissen etwas passiert. Die Bundesanwaltschaft bekräftigt ihre Linie, keine Hinweise auf unbekannte Mittäter sehen zu wollen. Das heißt, man reduziert die ganze Geschichte auf 3 Menschen. Dazu passt auch übrigens der Medienrummel um diese unsägliche Beate Zschäpe. Massenmedien wie Bild kreierten Schlagzeilen wie »Der Teufel hat sich schick gemacht«, um das Äußere der Hauptbeschuldigten Beate Zschäpe am ersten Verhandlungstag im Münchner Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des nationalsozialistischen Untergrunds NSU zu würdigen. Für inhaltlich am Verfahren Interessierte bekräftigte die Bundesanwaltschaft am Montagabend ihre bisherige Linie. Die terroristische Vereinigung NSU bestand demnach nur aus 3 Personen und ist seit dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im November 2011 offiziell aufgelöst. Als einzige Überlebende gilt folglich Beate Zschäpe, die Frau mit dem Hosenanzug und der beinahe lässigen Körperhaltung, deren Anwälte am Samstag vor dem Verhandlungsbeginn einen Befangenheitsantrag an das Oberlandesgericht München gefaxt haben. Selbstbewusst, Zitat, in Anführungsstrichen, wirkt sie auf Oberstaatsanwältin Annette Greger, die sich mit der Strukturermittlung in Sachen NSU befasst. Zitat, das entspricht unserer Einschätzung und der Beweislage, wie wir ihre Rolle in der Vereinigung NSU, wie sie ihre Rolle in der Vereinigung der NSU auffasst. Das entspricht unserer Einschätzung und der Beweislage, wie wir ihre Rolle in der Vereinigung NSU bewertet haben. Das sagte Frau Greger bei einer Pressekonferenz im Gerichtsgebäude. So sieht es auch Bundesanwalt Herbert Diemer. Laut Anklageschrift war Zschäpe mindestens gleichberechtigt an der Planung von 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und mehreren Raubüberfällen beteiligt. Also keine Kleinigkeit. Diemer betonte am Montag auf Nachfrage der Presse, der NSU sei eine kleine abgeschottete Gemeinschaft mit einem kleinen Kreis von Unterstützern gewesen. Es gebe keine Hinweise auf eine Verstrickung staatlicher Stellen in die Straftaten und auch keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung ortskundiger Dritter oder anderer Gruppen. Das sehen sowohl Mitglieder der NSU-Untersuchungsausschüsse in Thüringen, Sachsen, Bayern und dem Bund als auch Anwälte der Nebenklage im Münchner Prozess völlig anders. Es sei, Zitat, kaum vorstellbar, dass die Morde in Nürnberg und München ohne Unterstützung von dort ansässigen Personen ausgeführt werden konnten, von denen die Ziele vorher ausgespäht wurden, sagte etwa die Vertreterin der Grünen im Bayerischen Untersuchungsausschuss, Frau Susanna Tausendfreund, Anfang des Jahres dieser Zeitung. Neuere Erkenntnisse haben das eher bestätigt als widerlegt. Der polizeiliche Ermittler Werner Störzer sagte kurz darauf als Zeuge vor dem Ausschuss beim Nürnberger Mord an dem Änderungsschneider Abdurrahim Özüdoğru im Jahr 2001 sei der abgelegene Tatort von außen kaum als Schneiderei erkennbar gewesen, in der jemand gearbeitet habe. So etwas müsse man vorher ausspionieren und Tipps von irgendwelchen Insidern bekommen. Edith Lunabach, Anwältin einer aus dem Iran stammenden Familie, deren Tochter bei einem Sprengstoffanschlag auf ihr Lebensmittelgeschäft schwer verletzt wurde, sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, wir sprechen immer von der jungen Welt, das Geschäft in einer kleinen Nebenstraße in Köln sei von außen gar nicht als Betrieb erkennbar gewesen, in dem Menschen mit Migrationshintergrund arbeiteten. Drei Neonazis mit Wohnsitz in Chemnitz oder Zwickau könnten dieses Anschlagsziel kaum ausgewählt haben. Die Familie wolle wissen, wer aus ihrer Umgebung die Attentäter auf sie aufmerksam gemacht habe. Seit März ist bekannt, dass dem Untersuchungsausschuss des Bundestags eine interne Liste der Sicherheitsbehörden zuging, die 129 Personen zum engeren und weiteren Umfeld der NSU zählt. Achtung, ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, 129 Personen, die zum engeren und weiteren Umfeld der NSU zählt. Ich wiederhole das, damit das auch wirklich klar ist, weil eben die Anklage nur von drei Personen spricht. Darunter auch ein V-Mann des früheren hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme. Keine staatlichen Stellen sind also impliziert, heißt es offiziell, der 2006 beim Kasseler Mord an Halid Yozgat in dessen Internetcafé nachweislich am Tatort war. Die Fixierung der Massenmedien auf Beate Zschäpe wollen auch die Anwälte der Familie des 2005 in München ermordeten Theodoros Bulgaridis nicht unterstützen. Rechtsanwalt Yavuz Narin betonte am Dienstag gegenüber der Jungen Welt, es gebe mit Ralf Wohleben, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten Schulze bereits in diesem Prozess noch vier weitere Angeklagte. Aber auch die Rolle staatlicher Akteure müsse weiter untersucht werden. Seine Mandanten seien nicht im Übermaß an Zschäpe interessiert. Der Prozess wird am 14. Mai fortgesetzt. Ja, Werner, wir haben von Krieg gesprochen. Das ist Krieg. Anders kann man Krieg nicht nennen. Ein schmutziger, ein dreckiger, ein geheimer Krieg. Ein Krieg, der eigentlich zufällig aufgeflogen ist, eben weil diese Idioten sich da in die Luft gesprengt haben und die sogenannte Todesmaus, wie sie da genannt wird in der Klatschpresse, die elegante Todesmadame, dann eben schnell zur Polizei gelaufen ist und hat versucht, für sich selber zu retten, was zu retten ist. Also sagen wir hier von der rechtsextremen Front ist das natürlich das Äußerste, das, was am deutlichsten sichtbar ist, jetzt geworden, zufällig. Ja. Und diese Verflechtung immer mit Verfassungsschutz, ja, das ist ja das Gleiche in dieser Szene wie damals mit der NPD, ja, die dann bei diesem Spektrum ein bisschen weiter in der Mitte wären. Und in Spanien haben wir hier was Vergleichbares, also wie diese NSU, also im Moment noch nicht. Ja, morgen das waren die Todesschwadronen unter Felipe González. Das waren die GAL, die sogenannten Todesschwadronen, die auch vom Staat finanziert wurden und die ETA-Verdächtige im Ausland gekillt haben, besonders in Südfrankreich, von diesem unsäglichen Dominguez, der auch übrigens vor ein paar Wochen wegen Drogenhandel hier in Barcelona verhaftet worden war. Das heißt, Der Abschaum aus den Kloaken wird unter Vertrag genommen, um dann eben ein Terrorklima zu erzeugen. Das macht der Staat. Also was Vergleichbares auf dieser Ebene gibt es nicht im Moment. Im Moment nicht, noch aber nicht. Man braucht sich ja nur die Hetze anzuschauen, die von der sogenannten demokratischen Volkspartei, der Partido Popular, gemacht wird gegen alles, was irgendwie links ist oder Leute, die sich engagieren oder demonstrieren oder protestieren, wie die verbal fertig gemacht werden von den Regierungsvertretern, das wirklich heavy, ja. Und also auch diese Vertreter da der Betroffenen von den Hypotheken, ne, wenn die ihre Proteste machen. Und bei dieser Hetze wird es also nicht Wunder nehmen, wenn da jetzt plötzlich irgendwelche Ausgeflippte anfangen, auf die zu schießen oder die umzulegen oder sonst irgendwie zu attackieren. Würde mich überhaupt nicht wundern. Nee, mich auch nicht. Es gibt ja auch genug Beispiele in der Geschichte, wo genau das auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal passiert ist. Jedenfalls, von hier aus, vom Niemandsland aus, können wir sagen, eine unappetitliche Verquickung von staatlichen Stellen, Neonazis. Dieser sogenannte Untergrund ist längst nicht erforscht, wird wahrscheinlich auch nie richtig aufgedeckt werden. Man weiß einfach, dass dem Staat, wenn irgendetwas kritisch ist, die Rechte praktisch als verlängerter Arm dient, um Terror auszuüben. Ähnlich geht es ja in Griechenland ab, ne, wo jetzt diese rechtsradikale Partei, diese goldene Morgenröte, deren Vertreter, also sind authentische Nazis, ja, wo die jetzt auch schon Anschläge machen auf Immigranten hauptsächlich, ja, die physisch angreifen, entweder ein paar sind schon gestorben oder schwer verletzt, ja, und in der Partei, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent die gekriegt haben, fast 20% bei den Wahlen, ne, da in Griechenland bei der letzten Wahl. Und in Deutschland haben wir die NPD, die damit nicht vergleichbar ist, aber auch in diese Richtung geht, ne. Und das ist, was eben stattfindet in allen Ländern im Moment. In England hatten wir diese unabhängige, wie heißt die, UKIP, diese also Anti-Europäer, ja. Bei den Distriktswahlen in den Counties, da haben diese Rechtspopulisten also fast gleich viel Stimmen gekriegt wie die Konservativen von Cameron. 23% und 25%. Das ist unglaublich. Ja. Und wie reagieren die anderen Parteien dann drauf? Sagen dann, fangen auch an, auf diesen immigrantenfeindlichen Diskurs einzugehen, weil sie eben keine Stimmen verlieren wollen. British First und so ein Scheißdreck, ja. Und Ungarn, ja. Ungarn sowieso eines der schlimmsten Länder, wo die Rechten quasi an der Macht sind. Purer Antisemitismus dort und überall geht's dahin, ja. Und also das könnte am Ende passieren, dass wir dahin kommen, dass Europa auseinanderbricht. Ja? Also jetzt findet dieser Krieg auf der ökonomischen Ebene nur an. Da Merkel vertritt einen harten Austeritätskurs, kurzsichtig natürlich, wie immer, weil sie unbedingt die Wahlen gewinnen will in Deutschland. Von da ist kein Nachgeben zu erwarten. Von der anderen Seite die Südeuropäer, die eine Lockerung dieser Politik reklamieren. Frankreich gehört inzwischen auch schon dazu. Und dass diese nationalen Egoismen, die sich hier zeigen auf der ökonomischen Ebene, dass sich das dann umsetzt in Verschwinden jeglichen Europa- oder Solidaritätsgefühls, dass man zurückgeht zu den Nationalismen. Und das kann leicht dahin gehen in diese Richtung. Nicht los. Deine Fragen überwiegen und egal was du tust, du fühlst dich einfach nicht gut. Komm, lass die Zweifel stehen, keiner will dich verraten, du solltest einfach weitergehen, denn alles wird so, so oder so, so oder so einfach gut. und Gold ist das Glück. Schwarz ist nicht gut genug. Deine Sorgen gewinnen, wenn du jetzt nicht was tust. Alles Schlechte funktioniert nur so. Komm, lass die Zweifel stehen. Keiner will dich verraten. Das Schicksal schaut uns doch nur zu. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנס לנט בברכת שלום מירושלים. Ja, das war ein Gruß auf, Achtung, ich weiß nicht, ob jemand diese Sprache erkannt hat, auf Hebräisch. Zwei junge Freunde waren zu Besuch aus Jerusalem diese Woche hier in Barcelona und ich habe sie natürlich gebeten, mir in ihrer Heimatsprache diesen Gruß zu sprechen, dieses Jingle Hebräisch im Niemandsland. Jo. Es ist Samstag, der 11. Mai 2013. Mittlerweile rückt der Uhrzeiger auf 11 Uhr zu. Die Studio-Uhr zeigt 6 Uhr an, ich weiß nicht warum. Da ist wahrscheinlich die Batterie alle, müssen wir uns nachher mal drum kümmern. Gefühlte Zeit und echte Zeit fallen hier ziemlich eng aufeinander, kurz vor 11 im Niemandsland, kurz vor 11 in Barcelona, kurz vor 11 in Spanien und in Europa. Noch einmal guten Morgen all denjenigen, die jetzt gerade aufgestanden sind, beim Frühstück sitzen und uns hören. Ich hoffe, Ihnen gefällt die Sendung, meine Damen und Herren. Auch ein Gruß an alle die uns nachts hören, die Midnight Listeners, denen sende ich auch Grüße, die uns in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag hören, von 1 bis 3. Und natürlich ein Nachmittagsgruß an alle Freitags-Nachmittagshörer von 4 bis 6 Uhr nachmittags live hier, beziehungsweise die Wiederholungssendung auf 91.4 FM bei Kontrabanda Niemandsland. Mit Anschlägen und Terror ist natürlich immer so eine Sache. Man schaut eigentlich nie so genau dahinter. Und wenn man versucht, einmal dahinter zu schauen, dann wird das Bild oft sehr schnell sehr unscharf. Und wahrscheinlich erst 30 Jahre später erfährt man dann, dass V-Männer für bestimmte Anschläge verantwortlich waren, wie jetzt auch die sogenannte Red Gladio, wie wir vor ein paar Wochen hier auch bekannt gegeben haben. Rausgekommen ist natürlich, dass offizielle NATO-Geheimarmee-Agenten für eine Unzahl an Terroranschlägen in den 70er und 80er Jahren verantwortlich waren, um das dann entweder Linken in die Schuhe zu schieben oder für die Politiker Repressionsgesetze vorzubereiten als, ja, als Vorwand, um eben demokratische Grundrechte und Freiheiten einzuschränken. Und wen trifft das natürlich in erster Linie? Freiheitlich gesinnte Menschen, Linke, Alternative und alle Menschen, die keinen repressiven Staat wollen und leiden können und ertragen können. Gegen diese Menschen richten sich dann die Gesetze, die von den Herrschaften gemacht werden. Sehr seltsam war auch dieser Anschlag auf den Marathon in Boston. Mittlerweile ist bekannt, dass der US-Geheimdienst verschwiegt, dass Russland Warnungen vor einem angeblichen Attentäter bereits gegeben hatte. Nicht nur die US-Bundespolizei FBI, sondern auch der Geheimdienst CIA war viele Monate vor dem Bombenanschlag beim Bostoner Marathonlauf am 15. April über russische Verdachtsmomente gegen einen der beiden angeblichen Attentäter informiert. Im Gegensatz zum FBI hat die CIA bisher nicht Stellung genommen, sodass sich also alle großen Medien der USA die letzten Wochen in ihren Berichten auf anonyme Insiderquellen stützen mussten. Wir wissen natürlich, dass fast 1 Million Namen von den US-Behörden auf einer immensen Datenbank gespeichert sind. 1 Million Namen von Menschen, die in die USA einreisen. Und alle diese Leute, egal ob die nun verdächtig sind oder nicht, werden praktisch als potenzielle Terroristen betrachtet. Jeder, der in die USA einreist, kann ein potenzieller Terrorist sein in den Augen der US-Administration. Und wird ganz genau durchleuchtet. Dass dann trotzdem ein Typ, vor dem der russische Geheimdienst gewarnt hatte, in die USA einreist, nach einer Reise, die er in den Kaukasus gemacht hat, dann in aller Ruhe ein Bombenattentat vorbereiten kann. Im Kaukasus unterstützt die CIA natürlich sogenannte Freiheitskämpfer, das sind Terroristen, die man praktisch gegen andere Länder einsetzt. Es scheint aber, dass so ein Freiheitskämpfer ihnen praktisch in der Hand explodiert ist. Trotzdem ist immer noch nicht klar, ob diese beiden Brüder, diese kaukasischen Brüder, wirklich auch an dem Attentat beteiligt waren und ob sie wirklich die Täter waren. Wer weiß, wer weiß. Auch das wiederholt sich ja auch mit relativer Häufigkeit, ne? Bei den Anschlag auf die Twin Towers da im 2001, im, am 11. September, da haben sie ja dann hinterher auch rausgefunden, ne? Dass, glaube ich sogar, dieser Mohammed Atta, oder wie der hieß, einer der als der Haupttäter da nachher eingestuft wurde, dass der, wo er in den USA eine Ausbildung gemacht hat zum Flugzeug fliegen als Pilot, in der Zeit, weiß nicht mehr wie viel, also vielleicht ein halbes Jahr vorher, gab es auch schon Hinweise, ja, auf den, ja. Und dann irgendjemand hat es dann nicht ernst genommen oder nicht ernst nehmen wollen und dann ging die Sache wieder runter. Ja, also das ist fast normal bei diesen Sachen, dass dann immer solche Momente rauskommen hinterher. Dass das auch Leute sind, das darf man auch nicht vergessen, die selber auch benutzt werden zum Töten auf anderen Gebieten. Und wenn diese Leute dann die Falschen töten in einem Kontext, der selber unbequem ist, dann ist das Geschrei natürlich groß. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Al-Qaida-Terroristen und auch die Attentäter vom 11. September von Saudi-Arabien ausgebildet und finanziert wurden. Zum Teil waren sie auch direkt saudi-arabische Staatsbürger. Das heißt, hier haben wir diesen enormen Widerspruch zwischen offiziellen Feinden, Al-Qaida, und eben den guten offiziellen Freunden, das sind die Golfdiktaturen, das sind diese klerikalen Faschisten, die in Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und den Emiraten sitzen. Und diese Leute finanzieren Terrorkommandos im Moment in Syrien. Da fließt jede Menge Geld, da fließen Millionen an Waffenlieferungen aus allen möglichen NATO-Staaten auch, von der CIA, um eben unliebsame Regime wegzubomben und wegzuputschen und wegzufegen mit allen schmutzigen Mitteln. Und diese Leute, die man da ausbildet, das hat man auch gesehen, diese sogenannten, die nennt man dann Freiheitskämpfer und Volksmujahedin, die werden dann veredelt und heroisiert in US-Medien, Fox und in den rechten Medien werden die dann wirklich hochstilisiert als gute Kämpfer für irgendetwas Gutes. Nur das ist ein genauso schmutziges Pack wie alles andere auch, was da bewaffnet rumläuft und Leute in die Luft jagt und abknallt und eben auf Befehl tötet. Und so sieht's aus, meine Damen und Herren. Und alles andere, was sie uns erzählen, sollten wir wirklich sehr vorsichtig sein mit den Informationen, die man uns gibt, besonders zu diesem Thema. Gut, bis zu den Katastrophen. Ein Lied, Rebellion, das ist es, was wir brauchen. Mein Sohn, schür die Rebellion, schür deine Vision. Du musst nicht bleiben, musst nicht bleiben, wo du bist und hier. Meine Tochter, geh deinen eigenen Weg. Du musst nicht bleiben, musst nicht bleiben. Schwester, gib dir Zeit, stürz dich in das Abenteuer der Geduld. Du weißt, es kommt noch deine Zeit und dann bist du bereit und alle deine Schweiche sind gejagt und ran. Bewahre deinen Stolz, oh, die Großseele. Yeah. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Ja, es ist Samstag, der 11. Mai 2013. Wir haben auch diesen Samstag wieder aus der Flut der Nachrichten ein paar ausgewählt, von denen wir denken, die sind es wert, etwas näher geschildert zu werden hier im Niemandsland. Es geht um ein sehr heikles Thema, es geht um das Thema Atomkraft. Es geht um das, was die Industrie mittlerweile Rückbau nennt. Die sagen nicht Abriss, sondern die sagen Rückbau. Das klingt sehr vornehm, sehr schön. Es wird etwas rückgebaut. Das klingt auch positiv. Der Rückbau deutscher Kernkraftwerke ist eine Jahrhundertaufgabe. Mindestens bis ins Jahr 2080 wird die Entsorgung dauern. Die Frage ist aber nun, wenn die Energiekonzerne, die dafür verantwortlich sind, vorher pleite gehen, wer bezahlt dann den ganzen Schlammmassel? Die Rede ist vom Atommüll und dessen sogenannten sicherer Entsorgung. Dafür müssen die Deutschen ein Bauwerk tief unter der Erde schaffen, über das Kriege, Revolutionen und eine neuerliche Eiszeit hinwegziehen können. 1 Million Jahre lang soll das Endlager für die Überreste des atomaren Zeitalters halten, länger als das Menschengeschlecht existiert. So steht es in dem Gesetzentwurf, bei dessen Vorstellung vor einem Monat in Berlin sich Politiker aus Opposition und Regierung zu derart ehrfurchtsvoller Rhetorik haben hinreißen lassen. Unter Führung von Bundesumweltminister Peter Altmaier von der CDU wird darin ein Plan vorgelegt, wie ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle aus deutschen AKW zu finden ist. Derzeit wird noch um die Details des Vertragstextes gefeilscht, der das letzte große strittige Thema in der friedlichen Nutzung der Kernenergie abräumen soll. Worüber die Volksvertreter am liebsten nicht reden, das ist der sogenannte Abriss bzw. moderne Rückbau der Atomkraftwerke. Einst waren sie die Kathedralen industriellen Fortschritts. Jetzt sind ihre Kühltürme und Kuppeln zu weithin sichtbaren Symbolen eines menschlichen Irrtums geworden. Nach aktuellen Berechnungen des Bundesumweltministeriums werden beim Betrieb und Rückbau 173.442 Kubikmeter schwach bis mittelstrahlender Abfall anfallen, der unter die Erde zu bringen ist. Dazu kommen 107.430 Kubikmeter solchen Strahlenschrotts aus staatlichen Einrichtungen. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Bis ins Jahr 2080 wird man in Deutschland damit beschäftigt sein. Mindestens, sagt der Atomexperte Michael Seiler vom Öko-Institut in Berlin. Denn das sind konservative Schätzungen, bei denen nichts dazwischenkommen darf. Doch danach sieht es nicht aus. Im Gegenteil, dem Atomausstieg wohnt ein quälender Einstieg in die Entsorgung inne. 8 AKW, die nach Fukushima auf Geheiß der Bundesregierung eilig vom Netz genommen wurden, müssen gleichzeitig zerlegt werden. 9 weitere werden bis Ende 2012 folgen. Noch gibt es keinen Plan, wie der Rückbau genau zu organisieren ist. Kritiker sehen in der behördlichen Bewilligungspraxis erste Anzeichen dafür, dass angesichts der Berge von Atommüll die Sicherheitsstandards geschleift werden. 2 Orte für die Endlagerung sind geplant. Für hochradioaktiven Müll will man bis zum Jahr 2031 einen Endlagerplatz finden. So sieht es Altmaiers Endlagersuchgesetz vor. Lange war dafür der Salzstock in Gorleben vorgesehen. Nun beginnt die Suche von neuem. Für schwach bis mittelschwer strahlenden Rückbauschutt ist Schacht Konrad in der Nähe von Salzgitter bestimmt. Das alte Eisenerzbergwerk wird zurzeit erschlossen. Gerade musste die Inbetriebnahme von 2019 auf 2021 verschoben werden. Bis dahin staut sich der Müll in Zwischenlagern, zum Beispiel in Ahaus oder bei Greifswald. Dort wird strahlender Schrott im großen Stil zerlegt und lagerfähig portioniert. Der atomare Müllberg ist schon über 100.000 Kubikmeter jetzt beachtlich gewachsen. Außerdem drängen die Kritiker der deutschen Atomindustrie zur Eile. Man soll sich da nicht so viel Zeit lassen mit dem sogenannten Rückbau und Abbau. Sie befürchten, dass die Betreiberkonzerne schnell pleite sein könnten, bevor sie ihre Meiler zurückgebaut haben. Das lässt sich nämlich ganz einfach organisieren. Die Sorge ist auch nicht unberechtigt, sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Denn die deutsche Energiewende lässt das Geschäftsmodell der einzigen Strommonopolisten erodieren. Mittlerweile schieben Konzerne wie E.ON Milliarden Schulden vor sich her. Der Rückbau eines einzigen Atomreaktors wird in Branchenkreisen mit rund 1 Milliarde Euro beziffert. Das Problem ist, dass die Manager täglich ungefähr 1 Million an Gewinn haben, wenn sie ein Atomkraftwerk betreiben. Alles andere interessiert diese Herren wahrscheinlich wenig. Damit der Staat nicht auf den Kosten sitzen bleibt, hat er die AKW-Besitzer zu Rückstellungen in ihren Bilanzen verpflichtet. Das heißt, er hat gesagt, Herrschaften hier, von euren Gewinnen müsst ihr Gelder für den Rückbau zurückstellen. Rund 30 Milliarden beträgt die Gesamtsumme derzeit, sagt der Spiegel. Doch, jetzt kommt der Knüller. Diese Rückstellungen, merken die Kritiker an, stehen nur auf dem Papier. Jawohl. Wenn der Konzern pleite ist, sind auch die Milliarden für den Rückbau futsch, warnt Herr Kötting-Uhl. Naja, die sagen, wir haben Rückstellungen, wir haben so und so viele Milliarden zurückgestellt, nur die existieren gar nicht. Die stehen nur auf einem Blatt Papier als, ja, als was? Nicht. Dann ein kleiner Kommentar zum Thema V-Leute im Spiegel von dieser Woche, Thema Geheimdienste. V-Leute des Verfassungsschutzes sind besonders seit dem NSU-Skandal in Verruf geraten. Mehrere Länder fordern nun den Einsatz verdeckter Ermittler, aber auch der hat seine Tücken. Dazu kommentiert der Spiegel in seiner Ausgabe folgendes, Zitat. Für Unmut im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags sorgten die Fälle Carsten S. alias Piato und Tino Brandt, zwei V-Leute, die zum Umfeld des NSU-Mördertrios gehörten. S. wurde 1995 wegen versuchten Mordes an einem Nigerianer zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, vom Brandenburger Verfassungsschutz aber gleichwohl als Quelle geführt und als Freigänger sogar zu Neonazi-Treffen chauffiert. Brandt, Mitbegründer des berüchtigten Thüringer Heimatschutzes, erhielt vom dortigen Verfassungsschutz rund, Achtung meine Damen und Herren, 200.000 Mark Spitzellohn. Es lohnt sich also, Neonazi zu sein und zu spitzeln. Damit kann man reich werden, das geht aus diesen Zahlen hervor. V-Leute, sagt Minister Stahlknecht, sind dem Staat gegenüber nicht per se loyal eingestellt, sondern eher dem Geld, das sie vom Staat bekommen. Solche Leute können sie nur bedingt steuern. Haha, was für eine tolle Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die ihm jedes Kind sagen könnte. Doch er brauchte 10 Morde, einen schmutzigen Geheimkrieg, um das überhaupt erkennen bzw. feststellen zu können. Ein anderes Thema ist die Frage, wie Kinder eigentlich eine Castingshow überstehen. Dazu äußert sich Friedhelm Güthoff, der ist 61 Jahre alt, Pädagoge und Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Nordrhein-Westfalen. Es geht um den Psychodruck bei Castingshows für Minderjährige. Herr Güthoff, würden Sie Ihre Kinder bei The Voice Kids anmelden? The Voice Kids, toller Name. Tolles Deutsch. Nein, sagt Güthoff, die Erwartungen sind zu hoch. Nicht nur durch die Eltern, auch durch die Veranstalter. In diesen Shows werden die Kinder auf eine besondere Verhaltensweise trainiert, die oft nicht viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat, sondern mehr mit dem Publikumsgeschmack. Außerdem nehmen in all diesen Formaten, ob DSDS oder Popstar, die skandalträchtigen Inhalte zu. Junge Teilnehmer werden beleidigt, ihr Aussehen und ihre Leistung abgewertet. Frage, bei The Voice Kids stehen 8- bis 14-Jährige vor einem Millionenpublikum und singen. Wie traumatisch ist es, wenn sich dann keiner der Juroren für sie entscheidet? Dazu Güthoff, das ist schon mehr als nur eine 6 in einer Klassenarbeit. Das Kind hat diesen Traum und die Sehnsucht nach Anerkennung und beides wird total enttäuscht. Selbstzweifel bis hin zu Angstzuständen können folgen. Das heißt ja immer, Wenn du das schaffst, dann bist du jemand. Und wenn das Ganze dann nicht so funktioniert, wie man es sich ausgemalt hat, dann kann man nur noch den Psychologen bitten, das Kind wieder aufzumöbeln. Müsste hier nicht das Jugendschutzgesetz greifen, Güthoff? Ja, tun sie schon. Jugendschutzgesetze machen das an bestimmten Stellen. Kinder dürfen etwa nur bis 22 Uhr öffentlich auftreten. Aber ich glaube, dass wir speziell für diese Castingshows eine gesetzliche Regelung brauchen. Um Zuschauer zu gewinnen, reicht es ja nicht mehr, niedliche Sänger auf die Bühne zu bringen. Die Produzenten müssen Elemente einführen, die das Einschalten attraktiv machen. Zum Beispiel, Kind bricht auf der Bühne zusammen, ist ja auch ein Inhalt. Ich wünsche mir eine vorherige Prüfung des Showkonzepts, einheitliche Standards und eine Selbstverpflichtung der Produktionswirtschaft. Schöne Worte, Schall und Rauch, schöne Forderungen. Man will die Leute zu Ethik zwingen, doch es wird wahrscheinlich immer doller. Man lässt ja schon Kinder miteinander boxen. Man beleidigt sich gegenseitig vor laufenden Kameras, auch ein Volkssport mittlerweile in den Privatshows. Wir gucken da manchmal nur aus Interesse ein bisschen rein, um zu gucken, was machen die eigentlich. Und da sieht man schon sehr hässliche Dinge, in allen Ländern übrigens. In Dänemark ist vor kurzem ein Format eingeführt worden, wo eine Frau sich nackt vor eine Männerjury stellen muss und sich dann ein paar Minuten zynische, sexistische Kommentare über ihren Körper anhören muss. In Dänemark im Fernsehen vorgeführt, eine hässliche, schmutzige, dreckige Art, Menschen öffentlich zu erniedrigen. Und das ist einer der Auswüchse in unserer barbarischen Welt, in unserer barbarischen Gesellschaft, die immer mehr in ein Barbarentum abgleitet, ohne dass wir es vielleicht oft überhaupt merken. Thema Wohnen in Deutschland. Weniger Wohneigentum. Lediglich 45,7% beträgt die Wohneigentümerquote in Deutschland. Der europäische Schnitt liegt bei weit über 70%. Besonders wenige Besitzhaushalte gibt es in Berlin, 14,3% und Hamburg, 21,6%. In ländlichen Gebieten Norddeutschlands finden sich überdurchschnittlich viele Haushalte mit Wohneigentum. Spitzenreiter ist das Emsland mit einer Quote von 73,9%. Das hat natürlich Vorteile. In Berlin wohnen also nur 14,3% in einer Eigentumswohnung oder in einem Eigenheim. Das macht die Gesellschaft natürlich flexibler und lässt die jungen Leute auch schneller wegziehen, umziehen und woanders hingehen. Eigentlich eine gute Sache. Nachteil, man muss überall immer höhere Miete abdrücken. Man weiß ja, durch die Gentrifizierung in den Großstädten in Deutschland wird Mieten immer teurer und bald vielleicht sogar schon zum Luxus. Und dann gibt es Zustände wie hier. Dann bleibt nur noch die Straße für viele Leute. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. Sparen für später. Was übrig bleibt, Altersvorsorge, das ist das Spiegel-Titelbild und die Titelstory. Da sieht man Leute, die auf den Buchstaben Altersvorsorge herumlaufen. Und zwischen Alters und Sorge bricht das vorweg und dann hat man nur noch Alterssorge. Ein eigentlich sehr sinniges, hintersinniges Titelbild. Es geht darum, dass die sogenannte Niedrigzinspolitik den Leuten, den Sparern, das Geld praktisch vom Konto wegzieht. Der Spiegel sagt dazu Folgendes. Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen auf Rekordtief. Das ist gut für die Banken und eine Katastrophe für die Sparer. Die einst versprochenen Renditen für ihre private Altersvorsorge löst sich dadurch nämlich in Luft auf. Tatsächlich, so führt der Spiegel aus, ist diese Zinssenkung eine Revolution. Nie zuvor hat die Europäische Zentralbank ihr Geld derart billig gemacht. Im Prinzip verschenkt sie es mittlerweile. Allerdings nicht an die Bürger, natürlich nicht, sondern an die Banken. Immer in der Hoffnung, dass die wiederum, Achtung, jetzt kommt wieder das tolle Konzept der rechtspopulistischen Neokons, dass die wiederum der Wirtschaft dann mit günstigen Krediten helfen. Die Zinssenkung soll die Erholung im weiteren Jahresverlauf unterstützen. Das sagt zum Beispiel ein gewisser Herr Draghi. Dabei sollte er sich eher um die Zukunft von Abermillionen europäischer Kleinsparer sorgen. Denn ob die Banken ihrer Kreditaufgabe gerecht werden, muss sich erst noch zeigen, sagt der Spiegel. Viele Träume auf einen gesicherten Lebensabend zerstören die Dauerniedrigzinsen aber jetzt schon. Klassische Renten und Lebensversicherungen etwa sind das Lieblingsvorsorgeprodukt der Deutschen. Im Jahr 2000 wurden sie noch mit 7,22% verzinst. Mittlerweile hat sich das halbiert. Tendenz abstürzend. Ja, Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, hat jetzt gerade wieder den Leitzins runtergesetzt von 0,75% auf 0,5%. Also das Geld wird noch billiger, das heißt, das Geld, zu dem sich die Banken bei ihm was leihen können. Mit dieser Idee, wie du gerade sagst da, die sollen das dann weitergeben an die Firmen. Und dann geht es Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen. Nur wird halt dabei vergessen, und es hat sich ja gezeigt, dass es nicht funktioniert, ne? Das Geld kann noch so billig sein, wie man so sagt, die Pferde saufen nur dann, wenn sie Durst haben, nicht nur dann, wenn genug Wasser da ist. Ne? Und also das soll heißen, die Unternehmen nehmen nur dann Kredite auf, wenn sie Gewinnerwartungen haben und damit rechnen können, dass sie ihre Produkte auch verkaufen. Ne? Und es funktioniert nicht. Die können denen das Geld nachschmeißen mit vollen Händen. Die Banken machen das nicht. Ne? Die spekulieren lieber. Und was auch noch dazu kommt, warum funktioniert's hier nicht? Ne? Die Banken kriegen das Geld zu 0,5%. Und dann, was machen sie damit? Die spekulieren damit. Die zocken ja damit rum. Die gehen dann wieder auf die Finanzmärkte und versuchen da mit diesem Geld zu spekulieren. Und das kommt dann aus einem anderen Grund auch nicht an, besonders bei den kleinen und mittleren Unternehmen, weil der europäische Finanzmarkt einfach fraktioniert ist. Ne? Die Bedingungen sind nicht überall die gleichen. Es gibt diese Bankenunion, die irgendwann mal kommen sollen, die gibt's eben noch nicht. Und das heißt dann konkret, dass zum Beispiel ein kleiner Unternehmer in Österreich oder in Belgien, der muss dann 2% Zinsen zahlen für seinen Kredit und hier in Spanien muss er 6% zahlen. Ne? Also schon deshalb funktioniert es nicht. Da können die das Geld so billig machen, wie sie wollen. Themenwechsel, Thema Spanien, Katalonien. Ich arbeite ja nun in einer Kleinstadt nördlich von Barcelona, die heißt Granollers. Was hat das mit dem nächsten Thema zu tun? Granollers ist eine der Schaltstellen für etwas, was ja Menschen in ganz Europa hoffen lässt, Kinder zu bekommen. Es geht um die Reproduktionsmedizin. Katalonien ist gerade in Krisenzeiten zum Ziel des boomenden Reproduktionstourismus geworden. Kinderlose Europäerinnen hoffen, hier endlich schwanger zu werden. Junge Spanierinnen, angetrieben vom Elend und von der Angst, ins Abseits zu rutschen, spenden die notwendigen Eizellen. Der Spiegel führt hierzu aus, in einem längeren Artikel, vor fast 5 Jahren begann Monika Campos mit ihrem Körper Geld zu verdienen. Nicht als Prostituierte natürlich. Damals brach gerade die Baubranche zusammen. Ihr Mann Eduardo musste sein Geschäft für gebrauchte Luxuswagen aufgeben. Die Käufer blieben einfach weg. Bald konnte das Ehepaar die monatliche Rate für sein Haus mit Garten in Massanet de la Selva nicht mehr aufbringen. Die Bank drohte mit Zwangsversteigerung. Monika Campos sah sich schon auf der Straße mit einem 4-Jährigen und einem Säugling. Ich brauchte dringend Geld, sagt Campos. Die junge Frau ist 34 Jahre alt, eine Frau mit langen, blond gefärbten Haaren, die als Schülerin mal gemodelt hat. Sie stellt sich in einer privaten Klinik für Reproduktionsmedizin in Granollers bei Barcelona vor. Dort wurde sie zur Spenderin von Eizellen. Sie erhielt jedes Mal etwas weniger als 1.000 Euro. So empfiehlt es das Bioethische Komitee von Katalonien. Das ist natürlich, Ja, Sie wundern sich, sowas gibt's hier wirklich. Ein bioethisches Komitee. Das soll eine Aufwandsentschädigung sein für die Unannehmlichkeiten und den Zeitverlust. Für Monika Campos war es mehr als das. Sie suchte einen Ausweg aus der wirtschaftlichen Misere zu Hause. Trotz der gesetzlichen Beschränkung auf 6 Spenden ließ sie sich innerhalb von knapp 2 Jahren 14 Mal Eizellen entnehmen. Rund 10.000 Euro hat sie damit verdient und ihren Körper ausgebeutet, um ihre Familie vor dem Absturz in die Armut zu bewahren. Denn weder sie noch ihr Mann hatten als Selbstständige Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung. Die Familienhilfe von monatlich 640 Euro bekamen sie erst nach einem Jahr. Ich nahm das Risiko auf mich, sagte sie, es war mir egal. Die katalanische Hauptstadt ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten zum Zentrum für die europäischen Paare und Singlefrauen mit unerfülltem Kinderwunsch geworden. Auch aus Nordafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland reisen Patientinnen an. Und immer mehr Deutsche darunter. Denn hier sind die fortschrittlichsten Techniken künstlicher Befruchtung erforscht worden. Ihr Einsatz wird seit 2006 durch ein Gesetz geregelt. Vor bald 30 Jahren wurde in der Klinik Deseus in Barcelona das erste spanische Retortenbaby geboren. 1988 kam dort erstmals ein Kind durch Eizellenspende zur Welt. Heute, in der schwersten Wirtschaftskrise Spaniens seit Urzeiten, seit dem Ende der Diktatur sowieso, ist der Medizintourismus eine der wenigen florierenden Branchen. Das Land ist europaweit führend bei Organen wie Eizellenspenden und Transplantationen. In der Klinik Eugin allein wurden im vergangenen Jahr über 3000 Zyklen von Eizellenspenden betreut. Das sind etwa 10% solcher Behandlungen in ganz Europa. Zurzeit wird hier gerade eine der größten Banken für Eizellen, Samen und Embryonen aufgebaut. Der Spiegel führt dazu noch technische Einzelheiten aus, die wir hier jetzt nicht kommentieren werden. Was man allerdings sagen muss, dass Frauen mit mehreren Spenden hintereinander ihren Körper total ruinieren können. Sie bekommen nämlich Hormone gespritzt. Die Eizellen werden künstlich praktisch angeregt. Der Körper wird angeregt, mehr Eizellen zu produzieren. Und die werden dann in einer mühsamen und oft sogar schmerzhaften Prozedur rausgenommen. Das ist für die Frauen ein großes Risiko. Aber wir können ja in Zukunft dann trotzdem solche Meldungen immer wieder bringen, eben als Hilfe, um aus der Krise rauszukommen, wenigstens persönlich und individuell mit der eigenen Familie. Oder noch ein Beispiel aus den USA, ja. Da, wie man auch Geld verdienen kann, da hat eine Firma, eine Immobilienagentur mit dem Namen Rapid Reality in New York, hat ein Angebot gemacht an ihre 800 Angestellte, 15% Gehaltserhöhung. Und da fragt man sich natürlich einfach so, ja, es gibt eine Bedingung. Man muss sich das Logo der Firma auf den Arm tätowieren lassen. Ja? Und bis jetzt haben also 40 Beschäftigte das Angebot akzeptiert. Ne? Soweit haben wir es gebracht. Soweit haben wir es gebracht, ja. Kinderboxen, nackte Frauen lassen sich vor einer Jury im dänischen Fernsehen begutachten. Wahrscheinlich werden irgendwann auch Unterhaltungskazetts gebaut, wo Leute sich gegenseitig umbringen, um dann eben das Publikum, ein Millionenpublikum zu belustigen, wie in dem Science-Fiction-Roman von Frau Susan Collins, die Hunger Games, die Hungerspiele, wo eben jedes Jahr aus allen Provinzen 2 junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren ausgewählt werden. Die müssen dann in einer Arena zum Todeskampf gegeneinander antreten und von bis zu 40 Kandidaten bleibt zum Schluss nur eine einzige Person übrig und die ist dann der Gewinner oder die Gewinnerin der Hunger Games, bis es dann das Jahr drauf wieder von vorne losgeht. So etwas blüht uns wahrscheinlich, wenn wir die Verbarbarisierung, die Verbrutalisierung, diese unglaubliche, schleichende, aber dann auch lawinenartige Brutalisierung unserer Gesellschaft nicht verhindern. Nee, also da kaufe ich dann doch lieber Aktien. Zum Beispiel bei der Firma Bentley, ne, die produzieren ja Autos, das sind nicht so für arme Schlucker Autos. Ne. Die haben jetzt im Vergleich zu 2011, im letzten Jahr, 100 Millionen Gewinn gemacht. Das 12,5 Mal mehr als im Vorjahr. Da gibt's wieder eine dicke, fette Dividende wahrscheinlich für die Aktionäre. Jetzt ist nur die Frage, ist diese Art und Weise Geld zu verdienen, ist das dezenter, anständiger, ethischer als die anderen Methoden, die wir gerade gehört haben? Ja, gute Frage. Das sollen die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Wir bringen die Sachen, wie sie sind. Wir geben dann unseren Senf dazu ab. Wir haben natürlich unsere ethische Auffassung. Für uns ist das Ganze eine immer mehr sich ins Absurde schraubende Schweinerei. Nur, wo bleibt hier die katholische Kirche? Wo ist hier Eisprünge? Frauen werden produziert. Wo ist der Bischof? Wo sind die Männer mit dem Kreuz und dem Fegefeuer? Wo sind hier die Herrschaften, die doch immer so auf der Matte stehen, wenn es um Schwulenehe und Abtreibung geht? Sobald es aber um andere Dinge geht, die noch viel schlimmer sind, in ihren Augen sein müssten, da wird geschwiegen, da sind sie nicht da, da gucken sie weg, da kassieren sie wahrscheinlich sogar mit. Okay, zum Schluss dieses Katastrophenblocks werfen wir einen Blick auf die Internetmedien. Da ist einmal die tagesschau.de, die bringt ein großes Foto. Da sieht man, Pakistan wählt ein neues Parlament. Man sieht pakistanische Männer mit Bärten und Schnäuzern, die sogenannte Wahlurnen-Waschzuber bereitstellen. In Pakistan hat die historische Parlamentswahl begonnen. Auf den Sieger kommt eine kaum zu bewältigende Mammutaufgabe zu, denn die Wirtschaft ist am Boden, die Sicherheitslage katastrophal und die Infrastruktur komplett marode. Ein kaputtes Land. Immerhin hat Pakistan beschlossen, gerichtlich den USA den Einsatz von Killerdrohnen zu verbieten. Mal gucken, ob das fruchtet, ob die USA sich daran halten, wenn ein ja, angeblich souveränes Land einer ausländischen Macht per Gesetz verbietet, Killerdrohnen auf ihrem souveränen Territorium einzusetzen. Dann zum Thema Gewalt in Pakistan. Sehr hässliche Bilder erreichen uns hier. Parallel zu den Parlamentswahlen in Pakistan hat es in den Städten Karachi und Peshawar zwei Anschläge gegeben. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 11 Menschen getötet und 44 weitere verletzt. Man sieht hier wirklich schreckliche Fotos und Bilder in der Presse. Aufstand in Syrien. Da kam übrigens diese Woche eine interessante Meldung. Die Frau Ponti, diese Jugoslawien-Anklägerin, hat doch tatsächlich Beweise und Indizien vorgelegt, dass die Opposition Chemiewaffen einsetzt, nicht das böse Assad-Regime. Es gibt viele Hinweise, sagte Frau Ponti, dass die sogenannte demokratische Opposition Chemiewaffen eingesetzt hat in Syrien. Das war schnell wieder weg aus der Presse, das hat man nur einen Tag gelesen. Jetzt kommt Kerry, das ist dieser Mann mit dem großen Pferdegesicht und der Stahlföhnfrisur. Der US-Außenminister Kerry hat erklärt, seine Regierung legen starke Beweise dafür vor, dass die Truppen von Syriens Präsident Assad Chemiewaffen eingesetzt hätten. US-Präsident Obama hat dies zur roten Linie für ein mögliches Eingreifen der USA in den Konflikt erklärt und so weiter und so weiter. Das wird immer weiter geschürt. Wirkliche Beweise werden natürlich ignoriert. Man sieht Reagenzglas Colin bildlich vor seinem inneren Auge vor sich, wie er vor der UNO die Reagenzgläschen schwenkt und das als Beweis für Massenvernichtungswaffen im Irak ausgibt. Dann wollen wir mal sehen, ob jetzt die israelische Luftwaffe die Rebellen bombardiert, ne? Das könnte ja sein. Seither haben sie ja nur auf angebliche Lager von Assad, von der Regierung, geschossen. Ja, die israelische Armee, mein Gott, ein Thema. Die werden alles bombardieren, was sie überhaupt bombardieren dürfen und können und machen wollen. Dazu noch eine Meldung auf der Tagesschau-Seite. Dass Chemiewaffen in Syrien eingesetzt wurden, steht für den ARD-Korrespondenten Armbruster fest. Nur, Achtung, von wem? Sei weiter unklar. Falls der Westen jetzt militärisch eingreifen würde, könnte dies die ganze Region destabilisieren. Dazu gibt es ein Interview auf der ARD-Seite. Themenwechsel. Neue Piratengeschäftsführerin Katharina Nokun. Sie ist 26 Jahre alt, Studentin und kann das Publikum mitreißen. Katharina Nokun ist neue Geschäftsführerin der Piraten und deren große Hoffnung. Nach den Personalquerelen soll es auf dem Parteitag heute um Inhalte gehen. Bis Sonntag soll das Wahlprogramm stehen. Dann zum Thema Völkermord in Guatemala. Es gibt 80 Jahre Haft für den Ex-Diktator Rios Montt. Ein Gericht in Guatemala hat den Ex-Diktator des Landes Rios Montt mit Doppel-T wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Montt für tausende Morde verantwortlich ist. Das ist eigentlich eine sensationelle Meldung, dass es wirklich geklappt hat, mal einen von diesen Faschisten, diesen Massenmördern wirklich zu bestrafen in dem Land, in dem er auch wirklich seine Untaten vollbracht hat. Das ist nicht so häufig. Dann gibt es zum Thema Flüchtlinge in Griechenland eine Reportage auf der Tagesschau-Seite. Die Finanzkrise trifft Griechenland hart, heißt es hier, und am härtesten trifft es die Flüchtlinge im Land. Die wollten eigentlich weiter nach Deutschland oder Skandinavien und strandeten in Griechenland. Dort leben sie unter erbärmlichen Bedingungen. Man kann das als Reportage sehen. Man sieht, die werden wie Affen in Käfige gesperrt. Kinder dabei, ganz kleine Kinder, und die leben da unter wirklich inhumanen Bedingungen. Dann Triumphmeldungen aus New York. Knapp 12 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hat das neue World Trade Center seine endgültige Bauhöhe erreicht. Für viele New Yorker ist das 541 Meter hohe Gebäude ein Symbol für den Neuanfang und ein Zeichen, ja, gegen was? Gegen den Terror. Wechseln wir das Medium. Junge Welt hat eine Meldung heute auf der ersten Seite. Da steht ganz groß: Mutti-Tag bei der Truppe. Kurzbesuch in Afghanistan. Bundeskanzlerin Merkel sagt deutschen Soldaten Danke. Das mitreisende Pressekorps sorgt für mitfühlende Front-PR. Pünktlich zum Temperatursturz rund um die Eisheiligen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU ein Plätzchen an der Sonne gesucht. Am Freitag flog die Regierungschefin mit ihrem Verteidigungsminister und Parteifreund Thomas de Maizière zum Truppenbesuch nach Afghanistan. Mit dabei ausgewählte Journalisten für gefühlige Front-PR, 19 Wochen vor den Bundestagswahlen. Und so traf Merkel nicht einfach nur Soldaten in Kunduz und Massa-i-Sharif, sondern verunsicherte Bundeswehrkämpfer, Spiegel Online. Denen sagte sie Danke, Bild.de, und Durchhalten, Spiegel Online. Die Blitzvisite, dpa, ins Kriegsgebiet erfolgte wie immer unter strengster Geheimhaltung. In Berlin abgeflogen im Schutz der Dunkelheit, Bild.de. Auch die afghanische Regierung war aus Sicherheitsgründen erst kurz vor der Landung Merkels von der deutschen Botschaft in Kenntnis gesetzt worden. Weiterer Affront: ein Treffen mit Präsident Hamid Karzai, der Lichtgestalt Karzai, war nicht vorgesehen. Es sei ein reiner Truppenbesuch, kein Staatsbesuch, ließ die deutsche Regierungschefin per Twitter verlauten. Dem Präsidialamt in Kabul blieb das Grummeln. Unangemeldete Besuche entsprechen nicht der diplomatischen Norm. Es sei ziemlich respektlos, wenn ausländische Regierungsvertreter das Land besuchten, ohne vorher die afghanische Regierung darüber zu informieren. Haha, afghanische Regierung, das sind doch nur Satrapen, Statthalter, die von NATOs und US-Gnaden da, ja, was können die da eigentlich machen? Die stecken sich da so lange, wie sie können, die Gelder in die Taschen, und irgendwann, wenn die Truppen abziehen, werden die auch ins ausländische Exil verschwinden, aber dann schwerreich mit ihren Klicken, Mätressen und mit ihrem Hofstaat. Das ist immer so, das hat's oft gegeben und so wird's auch weiter bleiben. Mutti ist also in Kabul. Das ist die eine Meldung. Gucken wir mal, was die junge Welt noch so bringt heute, am heutigen Samstag. Eine Beilage: Antifaschismus. Die parlamentarische und juristische Aufarbeitung der NSU-Taten wird nicht zur Aufklärung führen. Dazu ist eine Beschäftigung mit dem deutschen Staat und seinen Geheimdiensten nötig. Dazu gibt es ein größeres Dossier, das man sich bestellen kann, beziehungsweise auch im Internet teilweise lesen kann. Dann geht es um Wahlen in Bulgarien. Vor dem Urnengang in Bulgarien: die Bevölkerung erzwang den Rücktritt der Einparteienregierung. Natürlich eine gute Meldung, wenn einmal ein Volk den Rücktritt einer Regierung erzwingt. Das auch nicht so häufig. BFV spitzelte auch in der DDR. Ja. Akten über ihren Ex-Ministerpräsidenten bleiben unter Verschluss. Ein Gespräch mit Hans Modrow. Auch auf der Jungen Welt zu lesen heute am Samstag zum Thema Inland, 11.05.2013. Jetzt auch die FDP fordert Mindestlohn, aber mit Löchern. Auch die FDP fordert jetzt Untergrenzen beim Arbeitsentgelt. Flächendeckend sollen sie aber nicht gelten. Ja, wir brauchen das, die Meldung nicht weiter auszuführen. Das ist reine Rhetorik vor den Wahlen. Muss man irgendwas fordern und die fordern dann irgendwas, um den Leuten irgendwas zu erzählen. Aber mit Löchern, ja. Also wie so ein Emmentaler Käse, ne? Dass es nicht gelten soll, dass es dann immer noch Ausnahmen gibt, wo es dann noch billiger geht. Ja. So, zum Schluss ein Blick auf die Spiegel-Online-Seite vom heutigen Samstag, dem 11. Mai 2013. Terrorfoto, Bombenterror überschattet Parlamentswahl. Man sieht zerstörte Gebäude, Menschen laufen händeringend und sich an den Kopf fassend über die Straße, die zerbombte Straße. Kartoffelkartell kostet Verbraucher Millionen, illegale Preisabsprachen, sagt der Spiegel, haben Verbraucher im Supermarkt über Jahre hinweg überhöhte Preise für Kartoffeln bezahlt. Davon geht offenbar das Bundeskartellamt aus. Die Beamten ermitteln gegen zahlreiche Verarbeitungsbetriebe, die ihre Verkaufspreise untereinander abgesprochen haben sollen. Haha, bei so einer Meldung lachen wir natürlich nur müde. Ist doch völlig klar, dass die Herrschaften sich absprechen, was das Zeug hält. Noch zum Schluss etwas zum Thema Terrorangriff in Libyen. Benghazi-Mails bringen Clinton in die Bredouille. 2016 könnte Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten antreten. Schon jetzt betreiben die Republikaner die Demontage der ehemaligen Außenministerin. Im Zentrum steht Clintons Reaktion auf den Terroranschlag von Benghazi. Gut, die Herrschenden untereinander sind auch immer wieder am Kämpfen um Fründe, um Posten, um Einfluss, um die Milliarden, die sich der oder die Clique dann nehmen können. Gut, wir beenden hiermit den offiziellen Katastrophenblock im heutigen Niemandsland, meine Damen und Herren. Very nice. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oh, come on, babe, why don't we paint the town? And all those songs of Kenner and Air, and what good is sitting alone in your room? Bye-bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. Maybe this time, maybe next time, maybe never. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Oh, show us the way to the next little dollar. Money, money, money, money, money, money, money, money. You may all whistle if you feel like it. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und MacArthur hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Oh, what good is sitting alone in your room? Come here, the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the netting, hey, whistle against me, the Morita. Come here, the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that what comes from too much pills and liquor. I told you. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. So keep drinking, it's all good. I think of Elsie to this very day. And I remember how she turned to me and said, now what the heck did she say? Oh yes, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Bye bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You better off without me, mein Herr. Don't have your eye, mein Herr. I wonder why, mein Herr. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Was geht ab dieses Wochenende, Werner, hier in der Stadt Barcelona? Ja, wir sind im Monat Mai, aber es geht nicht um den Primavera beim Corte Inglés, sondern um den Frühling bei Contrabanda. Contrabanda wird ja jetzt, glaube ich, 22 Jahre alt, demnächst. Ne? Und in diesem Zusammenhang gibt es heute eine Veranstaltung, also wer da noch nichts vorhat, für heute Nachmittag, ab 17 Uhr eine Podcast-Werkstatt, dann ab 19 Uhr eine Live-Radiosendung und ab 21 Uhr dann geselliges Beisammensein, eine Magierin, eine Zauberin tritt da auf, eine Lesung gibt's und dann ein Kabarett für Leib und Magen ist auch gesorgt, wo im Ateneo Flor de Maig der Poblenou. Das ist in der Calle Doctor Trueta 195 und da kommt man hin mit der Metro Linie 4 bis Yacuna. Heute Nachmittag ab 5 Uhr. Dann leider ungefähr zur gleichen Zeit auch eine sehr wichtige, fast würde ich sagen, noch wichtigere Sache. Ab 17.30 Uhr gibt's eine größere Protestaktion zur Rettung der Altstadt. Also diese ganzen Viertel hier unten sind ja davon betroffen. Cascante, Golgotti, Raval, Poblesec. Und es geht also darum, dass die Politik von Rathaus und Generalitat die ist, praktisch die Altstadt auszuliefern an die Interessen von privaten Investoren, Spekulanten, dass also die ganzen gewachsenen Strukturen hier zerschlagen werden sollen, um dann solche Projekte wie den Luxushafen da einzurichten, wo dann die Reichen ihre Superjachten parken können und oder generell, also wo jetzt schon alles brutal von Touristen überlaufen ist, wollen sie noch mehr Hotels hier einrichten, Attraktionen für Touristen, Edelgeschäfte, Luxusboutiquen und sowas, was dann für die Leute, die hier wohnen, heißt eben noch mehr Mobbing, vertreiben, die werden vertrieben aus den Stadtteilen. Und dazu gibt's also um 17.30 Uhr eine Kundgebung am Plaza de la Barceloneta, unter dem Motto, wir sind keine Ware, ihre Pläne bedeuten unser Elend, kein Plan ohne Beteiligung der Nachbarn. Also gegen die Politik vom Bürgermeister Trias und von Präsident Mas, die ihre Politik eben machen nach ihren Interessen und für ihre reichen Freunde. Um 17.30 Uhr, Plaza de la Barceloneta. Und von dort aus soll es dann weitergehen zum Port Bay. Dort ist dann 18.30 Uhr vom Historischen Museum soll das zu Ende gehen, diese Protestaktion. Ja, und dann Ausblick auf nächste Woche, Dienstag, 14. Mai, da kommt Hans Magnus Enzensberger und liest. Und zwar im Palau de la Musica. Also da gibt's jetzt dieses Festival Internacional de Poesía in der Barcelona. Und in diesem Zusammenhang kommt er hierher. Hans Magnus Enzensberger liest auf dem Poesiefestival aus seinen Werken, lässt den Besucher in sein lyrisches Schaffen blicken, das er stets mit Scharfsinn zu politischen und sozialen Themen füllt. Dann kommen auch noch andere aus anderen Ländern. Und allerdings Eintritt 6 Euro. Muss natürlich dann jeder für sich entscheiden, ob ihm das die Sache wert ist. Am nächsten Dienstag um 21 Uhr im Palau de la Musica. Und dann etwas Billigeres oder gratis, das Festival de Cine Anarchista. Viele Leute, die denken jetzt natürlich, oh, da geht's wieder um Bakunin und Kropotkin oder vielleicht auch um Durruti. Nee, also nix da. Das geht am Mittwoch los, jeden Tag bis Samstag vom 15. bis 18. Und da gibt's dann Kurzfilme, Dokumentales, jeden Nachmittag, und zwar jeden Nachmittag, Abend zwischen 7 bis 8. Ja, man kann sich da also 4 Tage lang sehr interessante Sachen reinziehen. Und das findet statt in der Casa de la Solidaridad in der Calle Vistalegre Nummer 15 im Raval. Wer sich jetzt, also es würde jetzt zu weit finden, da einzelne Sachen vorzustellen. Das ganze Programm kann man sich angucken im Internet unter der Adresse fcab.tk. Also das soll heißen Festival de Cine Anarchista de Barcelona. www.fcab.tk. Da kann man das alles sehr schön finden. Danke. Am Sonntag ist Muttertag. Und da hören wir mal, was die Supermerkel eigentlich so anstellt. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Teile der SPD wollen immer noch ein Tempolimit. Ein Tempolimit? Wie gemein. Ausgerechnet jetzt in der Heuschnupfenzeit. Ja, bitte. Danke. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Sonntag ist Muttertag? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist komme! Sofort stimmt Super Merkel ihr Kabinett auf den großen Tag ein. Morgen, Leute. Sonntag ist Muttertag. Da solltet ihr alle dran denken und euch mal bei eurer Mutti melden. Ich weiß. Ich habe heute Nacht sogar eine Fernsehwerbung gesehen, die daran erinnert. Was denn für eine Muttertagswerbung, Westerwelle? Die meinten, reife Frauen warten auf deinen Anruf. Haben Sie vielleicht schon mal über ein Geschenk nachgedacht? Ja, sicher. Ich wünsche mir eine Karrierebahn. Sie Honk, das heißt Muttertag, nicht Vatertag. Ach so, gut. Dann wünsche ich mir ein Puppenhaus. Boah, ist denn hier keiner auf die Idee gekommen, seine Mutter mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen? Also ich bringe ehrenwerte Mutter zum Muttertag immer dasselbe mit. Was denn, Herr Rösler? Meine ganze Schmutzwäsche. Leute, eine Mutter braucht am Muttertag selbstverständlich nicht zu arbeiten. Nicht waschen, nicht putzen, nicht bügeln. Richtig, das kann alles Rückmanntag liegen bleiben. Ich glaub's ja nicht, Schäuble. Ist das wirklich alles, was Ihnen zum Muttertag einfällt? Keine Ahnung, was machen Sie denn am Sonntag? Doch, am Muttertag werde ich mich mal den ganzen Tag nicht mit meiner Mutter streiten. Soll heißen? Ich fahr dieses Jahr nicht hin. Enjoy Podcast. Jo, das war die Super Merkel zum Schluss schon im heutigen Niemandsland. Der Wert eines Menschen wird bestimmt durch den Nutzen, den er seinen Mitmenschen bringt. Geboren werden, leben, essen, trinken und schließlich sterben, das kann auch ein Insekt. Giuseppe Garibaldi. Thank you. Als Film der Woche möchte ich folgenden Film vorstellen. 10. Mai, Freitag, das war gestern. Auf meinem 2001 Filmkalender gibt es da ein tolles Foto. Canaris heißt der Film. Bei der Deutschen Filmpreisverleihung 1955 erhielt Alfred Weidenmanns Canaris dreimal das Filmband in Gold. Für Regie, Drehbuch und Martin Held als bester Nebendarsteller sowie den Wanderpreis Goldene Schale als bester abendfüllender Spielfilm. Zudem wurde Weidenmanns gelungene Mischung aus Agenten-Thriller und biografischem Film mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Canaris. Der Abwehrchef Deutschland begann sich nach dem Krieg natürlich auch irgendwie auf irgendeine Art langsam mit dem Dritten Reich auseinanderzusetzen. Canaris war ja der Abwehrchef von Hitler, der jüdischen Menschen geholfen hat und der dann auch hingerichtet wurde vom Naziregime. Man hatte sich ja gewundert, warum der Auslandschef so schlechte Berichte lieferte, bis man dann dahinter kam, dass er ein unglaublich umfangreiches Agentennetz beschäftigt hatte und auch jüdische Menschen aus Deutschland rausschmuggelte. Tja, mit der Ausrede, sie würden für ihn als Agenten arbeiten. Das ging leider nicht lange gut. Ja, Werner, wir sagen tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche, zu dem, ne? Was du vorher gesagt hast, ne? Der Wert eines Menschen, oder wie war das noch, der Wert eines Menschen bestimmt sich nach dem Nutzen, den er seinen Mitmenschen bringt. Oder ja, sowas, ne? Geboren werden, leben, essen, trinken und schließlich sterben, das kann auch ein Insekt. Wenn wir uns dann hier in Spanien jetzt fragen, was ist der Wert von Rajoy zum Beispiel, welchen Nutzen hat er uns gebracht, dann kann man nur sagen, dieser Typ ist ein Nichtsnutz. Ja? Jetzt zum x-ten Mal, 15, 20 Mal haben wir das nicht nur von ihm, sondern auch von Zapatero gehört. Das Schlimmste ist vorbei. Ja? Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ja? Immer wieder, seit Jahren geht es so. Und Lüge, nichts als Lüge, und deshalb werden wir es auch schaffen, wie den aus Guatemala, dass wir diese Leute eines Tages vor Gericht ziehen. Schönes Wochenende, Werner. Alles Gute und genau. Bis nächste Woche. Ja? Agur. Tschüss. Wir sagen bye-bye, adeo. Bis nächste Woche. Niemandsland verabschiedet sich. Halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Steht. Ein Freund in solchen Momenten.